Gerichte erklären und empfehlen. A8a. Hören Sie. Für welches Gericht möchte der Gast eine Erklärung? Wir haben heute frischen Spargel. Spargel schmeckt mir nicht. Was ist hier die typische Vorspeise? Die frittierten Sardinen und die kalte Gemüsesuppe sind ausgezeichnet. Eine kalte Gemüsesuppe? Ja, das ist Gazpacho Andaluz. Eine kalte Suppe aus Gurken, Tomaten, Paprika und Zwiebeln. Oder nehmen Sie doch die frittierten Sardinen. Die sind auch typisch für die Region. Und was empfiehlt der Küchenchef als Hauptgericht? Da sollten Sie das scharfe Lammragout nehmen oder das Filet. Ist das Filet vom Schwein? Nein, das ist Kalbsfilet. Aber das scharfe Lammragout schmeckt ganz vorzüglich. Sardinen und Suppe vor dem Lammragout. Das ist vielleicht zu viel. Wie wäre das? Ich bringe Ihnen eine halbe Portion Sardinen. Dann sollten Sie die kalte Gemüsesuppe nehmen und dann das Lammragout. Da probieren Sie wirklich etwas Besonderes. Das klingt gut. Und bitte ein Bier. A8b. Hören Sie noch einmal. Was bestellt der Gast? Notieren Sie.